Thank you. euch reichen. Die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Wehe euch, denn ihr werdet fallen. Hot.